In der Reihe aus dem Hörspielarchiv erinnern wir heute an den Hörspielautor Erwin Wickert, der in der jüngeren Vergangenheit als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien, danach in China auf sich aufmerksam gemacht hat. In den Jahren 1951 bis 1960 entstanden 9 Hörspiele und eine Reihe politischer Features, die die Vorliebe Wickerts für das Medium Hörfunk bekunden. Mit seinem Hörspiel »Darfst du die Stunde rufen?« errang er 1951 den damals gerade aus der Taufe gehobenen Hörspielpreis der Kriegsblinden. Inzwischen ist Erwin Wickert in den Ruhestand getreten. Er arbeitet an einem Buch über China, aus dem bereits Auszüge in großen Wochenzeitungen zu lesen waren. Das aus dem Jahre 1960 stammende Hörspiel »Das Buch und der Pfiff« weist den Schriftsteller Wickert, zu dessen bevorzugten Themen sonst Fragen der Macht und deren Sinndeutung zählen, als fabulierfreudigen Erzähler aus. Sie hören das Stück in einer Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk unter der Regie von Gustav Burmeister. Die Geschichte vom Buch und dem Pfiff hat, wie wir selbst etwas betrübt zugeben müssen, keinen richtigen Sinn. Ernsthafte Hörer, die eine Lebensanweisung, eine Aussage erwarten, sind vom Schluss bestimmt enttäuscht. Aber wir haben sie gewarnt. Sie hören nur ein Spiel und vielleicht könnte man auch sagen, ein Märchen, weil eine Hexe darin vorkommt, wenn auch keine mit Buckel, Runzeln, Triefaugen und Hakennase, sondern ganz im Gegenteil. Eine recht hübsche Hexe, die uns allen, nicht nur Frau Ohlmann, einen Schabernack spielt. Frau Ohlmann hat sie ganz deutlich gesehen und beschrieben. Dass sie sich heute daran nicht mehr erinnern kann, ist Professor Wurzbachers Schuld. Herr Professor Wurzbacher ist Facharzt für Nervenleiden. Bitte sehr, Herr Professor, wir können anfangen. Reinhard, kommen Sie ja, rein, kommen Sie morgen. Rein. Ja, morgen. Ich habe Sie hier gebeten, weil... Ja, was wollte ich denn? Ach so, ja. In meinem Sprechzimmer habe ich einen etwas sonderbaren Fall. Wäre mir ganz lieb, wenn Sie bei der Untersuchung mit dabei wären. Aber natürlich. Ja, Sie sollten überhaupt mal etwas veröffentlichen. Oh. Ja, natürlich, wenn Sie sich habilitieren wollen. Vielleicht können Sie mitschreiben. Die Patientin ist 40 Jahre alt, Frau eines Komponisten. Ohlmann. Ohlmann? Ja, ich weiß, ich kenne ja auch nicht mehr moderne Musik. Mit der kann ich sowieso nichts anfangen. Sie sieht noch ganz passabel aus. Ja, vielleicht ein paar... kleine Falten und unerwünschte Fettpolster an manchen Stellen. Oh. Ja, es ist elegant angezogen, mondäner Typ, war wegen Morbus Basedowi in Behandlung. Ja. Leichte hysterische Symptome nach der ganz oberflächlichen Anamnese sind nicht ausgeschlossen. Vielleicht als Begleiterscheinung zu den thyreoiden Irregularitäten, deren wegen sie in Behandlung ist. Aber das werden wir ja gleich sehen. Hören Sie zu, sie kommt zu mir in die Sprechstunde, Privatpatientin. So. Ja. Auch ganz egal. Legt ein Buch auf den Schreibtisch und sagt, wenn sie das Buch ansieht, hört sie einen Pfiff. Nein. Ja. So, pass mal auf. Ja. Aber nicht etwa in der Vorstellung, sondern als objektive Wahrnehmung. Unwahrscheinlich. Ja. Sie behauptet das Gefühl zu haben, der Pfiff habe nicht ihr gegolten, sondern jemand anders. Alles, was mit dem Pfiff zusammenhänge, das sei ihrem Gedächtnis entschwunden. Und sonst könne sie sich an die Ereignisse des vergangenen Monats, in dem die Geschichte des Pfiffs anscheinend spielte, gut erinnern. Hm. Partieller Gedächtnisschwund. Ja. Würde zu hysterischen Symptomen passen. Ja, das zwar, aber das Buch. Kommen Sie selbst mal mit rüber, Reinhard, hören Sie das selber mal an. Also offen gestanden, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Entweder habe ich meinen Verstand nicht ganz beisammen oder die Patientin. Die Patientin, Herr Professor, bestimmt die Patientin. Hoffentlich. Die Frau, das ist mein Assistenzarzt Dr. Reinhard, Frau Ohlmann. angenehm. Ja, bitte machen Sie sich in dem Sessel bequem. So, lehnen Sie den Kopf an. Und die Handtasche tun wir weg, bitte sehr. Und die Hände ganz ungezwungen auf die Armlehnen. So. Ist das Buch? Ja, das ist das Buch. Tja, aber da steht ja gar nichts drin. Nein, es steht nichts drin, es ist ganz leer. Aha. Warum haben Sie das Buch mitgebracht? Wie gesagt, es steht in irgendeinem Zusammenhang mit dem Gedächtnisschwund. Ich höre den Pfiff immer. Welchen Pfiff? Ach, jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Darf ich noch einmal in das Buch sehen? Ja, bitte. Danke. Haben Sie nichts gehört? Nein. Haben Sie was gehört? Nein, ich habe auch nichts gehört. Haben beide nichts gehört. Ach, seltsam. Ich hörte ihn ganz deutlich. So. Aha. Und woher haben Sie denn das Buch? Das ist es eben. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, als sei es ein oder zwei Tage gewesen, nachdem ich... Ja. Nachdem Sie? Ich hatte mich etwas mit meinem Mann gestritten. Aber Herr Professor, wir sind sehr glücklich. Wir waren noch nie so glücklich wie... Wie wann? Nein, missverstehen Sie mich nicht. Wir sind sehr glücklich miteinander. Besonders in letzter Zeit, seit alles vorbei ist. Wollen Sie uns bitte von dem kleinen Streit erzählen? Ach, es war eigentlich gar nichts. Mein Mann und ich waren in einem Café. Ich hatte Einkäufe gemacht und war müde und vielleicht auch ein bisschen nervös. Solche Musik solltest du schreiben. Ja. Damit würdest du mehr Geld verdienen und dir auch einen Namen machen. Ja. Ja, aber du bleibst eben lieber bei deinen Sonaten, Kantaten und dem Violinkonzert. Ja. Kein Mensch will das hören. Kein Mensch zahlt dir nur einen Pfennig dafür. Bin ich dir mit meinem Hut im Weg? Nein, danke, es geht. Du bist wirklich noch wie ein Kind. Was findest du bloß an der? Ich weiß nicht. Sieh mal, wie die geht. Die Figur, der Schritt, jede Bewegung, du, das ist... das ist Musik. Ja, aber was für eine. Ich finde es nicht nett, dass du dich immer nach jungen Mädchen umsiehst, die besser aussehen als ich. Na, vielleicht hast du recht, Brigitte. Ich sollte es nicht tun. Eigentlich werde ich nur noch schon langsam zu alt dazu, aber... weiß Gott, ich kann es nicht lassen. Wie sie da vorübergeht in dem gelben Sommerkleid. Du, ich glaube, nur deshalb lieb ich den Sommer so, weil alle Mädchen Sommerkleider tragen. Und wie die das blonde Haar mit einem kleinen Ruck über die Schultern zurückwirft. Oh, verzeih, Brigitte, entschuldige bitte, ich will dich nicht kränken. Ja, ich bin noch nicht beleidigt. Ich denke nur... Was denn? Ich fürchte nur, dass du mich mal betrügst. Dass du auf und davon gehst und mich betrügst. Ah, Unsinn. Lieber, weißt du, Brigitte, wenn ein Mädchen vorbeigeht, wie dieses eben in dem gelben Sommerkleid, so... Naja, ich fürchte mich auch manchmal davor. Fürchte... Du, da kommt sie wieder. Das ist so jung, so braun gebrannt und frisch. Das ist alles eben Musik an ihr. Das ist Melodie, du, das ist Rhythmus. Ja, und ich? Ich werde alt. Kriege Krähenfüße unter den Augen und Falten an den Mundwinkeln. Und wenn ich zu viel Puder auflege, dann sagst du... Siehst du, du schweigst. Oh, bitte, Brigitte, kannst du nicht aufhören? Ja, ich höre auf. Ich bin schon still. Ah, jetzt zahlt sie und geht hinaus. Ja, ich wünschte, du würdest jetzt auch endlich aufhören. Oder rausgehen. So gut, bitte. Na, geh. Bitte sei ruhig, Brigitte, ich kann keine Szenen vertragen. Aber die Leute drehen sich schon nach uns um. Ja, gut, ich gehe, bitte. Das war alles, Herr Professor. Mein Mann und ich haben den Streit schon längst vergessen. Es war wirklich nichts. Ja, ich messe ihm auch nicht mehr Bedeutung bei, gnädige Frau, als ihm zukommt. Aber vielleicht kann uns diese kleine Szene einige Anhaltspunkte geben. In welchem Zusammenhang steht sie denn zu dem Buch? Deshalb sind Sie doch zu mir gekommen. Mit dem Buch? In keinem Zusammenhang. Aber doch mindestens in einem zeitlichen. Sie erhielten das Buch doch erst nach der kleinen Auseinandersetzung. Ach so. Ja. Aber ich möchte jetzt gar nichts mehr von dem Buch wissen. Ich möchte wieder gehen. Nein, nein, nein, bitte, behalten Sie Platz. Und Sie wissen nicht, wo Sie das Buch zum ersten Mal gesehen und den Pfiff zum ersten Mal gehört haben? Nein. Ich zermartere mir das Gehirn. Ich weiß es nicht. Ja. Wurzbacher. Verzeihung, Herr Professor. Hier ist ein Herr, der Sie dringend sprechen möchte. Ja, ich hätte nicht gestört, aber es handelt sich um Ihre Patientin. Ja, ich komme. Führen Sie ihn ins Wartezimmer. Einen Augenblick, gnädige Frau. Herr Professor Wurzbacher? Ja. Mein Name ist Ullmann. Meine Frau ist in Ihrem Sprechzimmer. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Herr Professor, ich bitte Sie, die Behandlung meiner Frau sofort zu unterbrechen. Verzeihung, warum? Meine Frau ist völlig gesund. Ich habe ihr ausdrücklich ich meine, wir haben uns darauf geeinigt, dass Sie keinen Psychiater zu Rate ziehen. Ja, bitte nehmen Sie Platz, Herr Ullmann. Danke. Ja, wie Sie sehen, hat Ihre Gattin es sich anders überlegt. Sie können es ihr nicht verbieten. Doch, doch, oh, das kann ich. Sie ist nämlich in dieser Hinsicht nicht ganz zurechnungsfähig. Ich meine... Ja, ich sehe, Sie sind mit der juristischen Lage nicht ganz vertraut. Aber selbst wenn sie nicht geschäftsfähig wäre, dann wäre es doch desto unverständlicher, wenn Sie ihr ärztliche Hilfe verbieten. Herr Professor, sie ist ja auch gar nicht richtig krank, lediglich etwas hysterisch. Und dazu braucht man auch keinen Arzt. Ja, rauchen Sie, Herr Ullmann. Oh ja. Bitte sehr. Habe ich ja. Danke sehr. Oh ja, es ist sehr liebenswürdig. Bitte schön. Ja, ich glaube, wir sind uns nicht darüber einig, was Hysterie ist. Herr Ullmann, der Arzt versteht darunter meist etwas anderes als der Laie. Herr Professor, Sie simuliert, sie lügt. Sie will Sie bewusst hinters Licht führen. Verzeihen Sie, davon kann natürlich gar keine Rede sein, Herr Ullmann. Das, entschuldigen Sie schon, das wäre ja auch da gar keine Hysterie, sondern einfach Schwindel. Und auf Schwindel fällt nach 40 Jahren Praxis niemand mehr herein. Und warum soll ich denn aufhören, Ihre Gattin zu behandeln? Na, aber Herr Professor, ich habe Ihnen doch gerade... Ich verstehe, Sie sind ganz aufgeregt, Herr Ullmann. Ist Ihnen unangenehm, was ich von ihr erfahren könnte? Nein. Herr Professor, seit einigen Monaten ist unsere Ehe wieder so glücklich wie nie zuvor. Ja. Sehen Sie, die Eifersucht, mit der meine Frau andere Frauen betrachtete und die sie auch meiner Arbeit entgegenbrachte, ist verschwunden. Weg. Und ebenso natürlich ist auch meine Verstimmung verschwunden, die daraus resultiert. Sie verstehen, was ich meine. Ja, verstehe vollkommen. Ich würde nur vorsichtig damit sein, diese beiden Verstimmungen durch die Begriffe Ursache und Wirkung zu verbinden. Nun ja, meine Verstimmung ist ja gar nicht mehr da. Sehen Sie, ich kann arbeiten. Ich arbeite viel. Ja. Moderne Musik. Modern. Ja, und geblieben ist das Buch und, dieser kleine komische Pfiff, den meine Frau ab und zu hört, wenn sie in das Buch sieht. Sie trägt es überall mit sich herum und sie liebt es abgöttisch. Sie liebt es gewissermaßen wie das Andenken vielleicht an ein kleines Abenteuer. Ich meine, mich stört es nicht und, meine Frau eigentlich auch nicht. Nein, sie auch nicht. Aber warum ist sie dann zu mir gekommen? Aus Neugierde. Sie will wissen, was es mit dem Buch auf sich hat. Aber Herr Professor, warum wollen wir alles wissen? Buch und Pfiff sind kleine Schönheitsfehler, die niemand bemerkt außer mir. Ja, sicher nicht. Aber die Gedächtnisstörung, die könnte doch ernster Natur sein. Ach, Quatsch. Verzeihen Sie. Oh, bitte. Bin ich gewohnt. Ich meine, die Gedächtnisstörung ist doch nicht der Rede wert. Ich meine, sie kann sich doch genau an alles erinnern, praktisch an alles. Nur eben, wie gesagt, dieses vermaledeite Buch. Ich habe es hier einmal weggenommen und fortgeworfen, aber das war falsch. Sie litt zu sehr darunter. Ich musste es ihr wieder... Das heißt? Naja, es war auf einmal wieder da. Ich habe es mit eigenen Händen frühmorgens in den Fluss geworfen. Und als ich abends wieder nach Hause kam, da hatte sie es wieder. Es war wieder da. War wieder da? Ja. Sie haben es selbst in den... Fluss geworfen. Ja, ich habe es selbst in den Fluss geworfen mit diesen Händen. Ja, und abends war es wieder da. Und ja. Minuten, so wahr ich hier stehe. Bleiben Sie doch bitte sitzen, hier im Wartezimmer. Gedulden Sie sich nur einen Moment. Ich werde die Schwester hier zu Ihnen setzen. Ich möchte nur mit Ihrer Frau Gemahlin ein paar Worte sprechen. Stellen Sie die Lehne am Sessel der Patientin etwas tiefer. So. Liegen Sie bequem, gnädige Frau? Ja. Ja, das ist fein. Lassen Sie die Hände ganz locker. So lösen Sie alle Muskeln. Auch hier im Nacken, da ist noch eine kleine, harte Stelle. So. So, lassen Sie den Arm ruhen. Sehen Sie mir in die Augen. Das ist fein. Und wenn Sie einen Druck in der Stirngegend fühlen, schließen Sie die Augen. Sie fühlen ihn bereits sehr schön. Sehen Sie, es macht Mühe, die Lider offen zu halten. Die rechte Hand wird schwer und lastet. Ich fühle es selbst, wenn ich versuche, sie anzuheben. Auch die andere Hand und die Füße. Es ist das wohlige Gefühl vor dem Einschlafen. Man will ihm gar nicht widerstehen. Man lässt es über sich ergehen und sinkt zurück in den Abgrund des Traums. Eine wohltuende Wärme strömt durch den Körper. Sie atmen tiefer, aus, ein, aus, ein. Ja, na, also sehen Sie, Reinhard, geht ja alles ganz programmmäßig. Dieser Typ, der spricht meist auf leichte Hypnose sehr gut an. Wachtherapie hätte uns ja doch nicht weitergeführt bei dem Widerstand, den die Patientin uns entgegensetzt. So, Sie entsinnen sich jetzt deutlich des Nachmittags im Café, als Ihr Gatte Sie verließ. Bald danach haben Sie das Buch gesehen. Wann war das? Es war ein paar Tage später. Ich bin in der Stadt. Gehe die Hauptstraße entlang. Jetzt biege ich in eine Nebenstraße ein. Es ist die Akademiestraße. Wohin wollen Sie gehen? Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich glaube, ich bin auf dem Wege nach Hause. Allerdings gehe ich in der entgegengesetzten Richtung. Aber es zieht mich etwas in die Akademiestraße. Und da? Und da? Ich laufe schneller und bleibe vor einer Buchhandlung stehen. Ich sehe mir das Schaufenster an. Ich zögere. Dann gehe ich hinein. Ist niemand im Laden zu sehen. Aber wie ich an den Verkaufstisch trete, höre ich hinter einem Bücherregal flüstern. Um Gottes Willen, Hille, man darf mich hier nicht sehen. Man sieht dich hier ja auch nicht. Bleib ruhig stehen. Die Verkäuferin kommt hervor. Sie trägt ein gelbes Sommerkleid. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Ich glaube, ich habe sie... Ja, wo haben Sie sie gesehen? Im Café vor ein paar Tagen. Hinter dem Regal sehe ich den Rücken eines Mannes. Er glaubt vielleicht, ich sehe ihn nicht. Kennen Sie den Mann? Nein. Nein. Nein, ich kenne ihn nicht. Womit darf ich dienen, Gnefrau? Ich wollte ein Buch kaufen. Hatten Sie einen bestimmten Titel im Sinn? Ist es ein Geschenk? Nein. Nein, nichts Bestimmtes. Ich bin nur mal so reingekommen. Ich weiß auch nicht... Wir haben hier rechts unsere Romane. Dort stehen Biografien. Hier links Reisebeschreibung. Und in dem Regal dort drüben? Ach, das sind die wissenschaftlichen Zeitschriften und dergleichen. Das dürfte Sie kaum interessieren, aber hier haben wir... Was ist denn das hier für ein hübsches Buch? Ist so schön eingebunden. Pergament? Ohne Titel. Das fasst sich so weich an. Nein, gnädige Frau, das ist wohl nicht das Richtige. Darf ich bitten... Aber nein, ich möchte es gerne mal ansehen. Ach, wie seltsam. Es ist leer. Es ist unbedruckt. Es gehört gar nicht hierher. Bitte geben Sie... Nein, gerade das Buch möchte ich haben. Seltsam, nicht wahr? Ein so schön gebundenes Buch und steht nichts drin. Ist Ihnen das schon mal vorgekommen? Gnifrau, Sie täten mir einen Gefallen, wenn Sie es nicht kauften. Ich wollte es selbst haben. Ja, aber wozu denn? Als Tagebuch. Nein, ich muss es haben. Es tut mir leid. Der Preis ist übrigens eingezeichnet, 8,75 Mark. Nun gut, 8,75 Mark. Darf ich es einpacken? Nein, lassen Sie nur, ich nehme es so mit. Ich möchte es nicht aus der Hand geben. Wie Sie wünschen, Gnefrau. 25 Pfennige zurück. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aha, ja. Das ist interessant. Nun wissen wir also, woher das Buch kommt. Fühlt sich angenehm an und hübsch im Pergament gebunden. Tatsächlich, steht nichts drin. Nichts, klar, nirgends. Man sieht auch nichts, wenn man die Blätter durchs Licht betrachtet. Naja, kann ja sein, dass es als Tagebuch gedacht war. Und dann, gnädige Frau, was ereignete sich dann mit dem Buch? Sie nahmen es mit nach Hause? Ja, natürlich. Ich nahm es mit und trug es immer bei mir. Und Sie lasen es? Es steht doch nichts drin. Aber wenn ich allein war, dann nahm ich es manchmal. Es war so weich und das Pergament war so, als ob man über eine Hand fährt. Das Buch hat etwas merkwürdig Faszinierendes. Die Seiten sind weiß und leer. Manchmal denke ich daran, was das Mädchen in dem gelben Kleid wohl in dieses Tagebuch geschrieben hätte. Wenn ich darin blättere, höre ich anfangs leise und als ob ich träume und dann noch einmal deutlicher ein Telefongespräch. Ach, du bist es. Ich habe schon gewartet. Ich habe schon den ganzen Tag gewartet. Nett, dass du mich anrufst. Ich muss dich sehen, Hille. Gott, wie ich mich freue. Weißt du, es ist jetzt alles ganz anders, seitdem wir uns kennen. Alles ist so heiter und schön. Du, ich kann jetzt wieder richtig arbeiten. Naja, du hast dem alles verzaubert. Ich bin auch eine Hexe. Ja, es ist tatsächlich etwas Verhextes dabei. Hille? Mhm. Wollen wir heute Abend ausgehen? Vielleicht tanzen? Fein, tanzen. Sagen wir um 9 Uhr? Holst du mich ab? Gut. Ich bin um 9 Uhr in der... Psst. Nicht meine Adresse nennen. Also, um 9. Und dann war es wieder vorbei. Ich hatte nichts gelesen, aber ich hatte deutlich das Gespräch gehört. Hörten nur Sie es? Oder auch andere Personen? Ihr Gatte zum Beispiel? Mein Mann? Nein, nur ich. Wenn er nach Hause kam, versteckte ich das Buch. Ich glaube, er wäre eifersüchtig auf das Buch gewesen. Ich liebte es ja. Er nahm mir das Buch zwar eines Morgens fort, aber am selben Abend war es wieder da. Ich öffnete es nur, wenn er nicht zu Hause war. Es war ja mein Geheimnis. Es gehörte nur mir. Und er hätte mich ja doch nicht verstanden. Wissen Sie, die Stimmen klangen so weich und glücklich. Und dennoch hatte ich von Anfang an das Gefühl, als... Ja. Sprechen Sie es aus. Als nehme es kein gutes Ende. Als drohe ihnen eine Gefahr, vor der ich sie beschützen müsste. Es war, als zöge jemand seine Kreise immer enger um die beiden. Wie sah die Person aus? Ich kann es nicht sagen. Ich sehe sie nicht deutlich genug. Es ist eine Frau... Du tanzt so leicht, Hille. Es ist, als hätte ich niemanden im Arm. Fühlst du mich nicht? Nein, aber ich sehe dich. Du bist so jung, so hübsch. Und du bist so leicht, als ob du fliegen könntest. Kann ich auch. Ja, das glaube ich dir sogar. Du? Ja? Darf ich dich mal etwas ganz Indiskretes fragen? Mhm. Trägst du auf diesem Finger nicht manchmal einen Ring? Du bist verheiratet. Ja. Und deine Frau? Ach, Hilde. Müssen wir davon sprechen? Nein. Wir brauchen nicht davon zu sprechen. Es traf mich wie ein Schlag, als ich hörte, er sei verheiratet. Nun wusste ich auf einmal, dass ihm Gefahr von seiner Frau drohte. Ja, ich wusste es. Ich sah es. Ich sah sie. Ach, Sie sahen sie? Nein, vielmehr, ich ahnte sie. Ich spürte sie. Sie war es, die die beiden bedrohte. Sprachen Sie nie mit Ihrem Mann darüber? Nein. Ich sprach mit niemandem darüber. Das Erlebnis der beiden gehörte mir allein. Es war eine Geburt meiner Fantasie. Ach, interessant. Ein Erzeugnis Ihrer Fantasie. Sie wussten also, dass es nicht wirklich war. Nicht wirklich? Aber natürlich war es wirklich. Ich fühlte, dass ich etwas tun musste. Ich musste ihnen helfen, sie warnen, sie beschützen. Unternahmen Sie denn etwas? Ja, natürlich. Ich ging in den Buchladen in der Akademiestraße. Verzeihung. Ist die Dame heute nicht da, die sonst hier verkauft? Eine Dame? Hier hat nie eine Dame verkauft. Doch, vor einer Woche. Es war eine junge Dame, sie trug ein gelbes Sommerkleid. Es tut mir leid, gnädige Frau. Sie verwechseln wohl das Geschäft. Ich bin seit 10 Jahren immer allein im Laden. Wir hatten nie eine Dame als Verkäuferin. Sie heißt Hille mit Vornamen. Ich bedauere sehr, gnädige Frau. Ja, aber ich kenne den Laden doch genau wieder. Dort stehen die Romane, dort die Biografien, hier drüben die Reisebeschreibungen und... Verzeihung, darf ich einmal hinter das Regal sehen? Glauben Sie, ich hätte eine Dame dort versteckt? Und dort die wissenschaftlichen Zeitschriften. Nein. Es ist niemand hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Können Sie sich an die Adresse des Buchhändlers erinnern? Berthold in der Akademiestraße. Ich kenne die Buchhandlung, Herr Professor. Herr Berthold bedient selbst. Er hat nie eine Verkäuferin, soviel ich weiß. Mhm. Können Sie sich vorstellen, wie ich litt? Natürlich log der Buchhändler. Aber wie konnte ich das Liebespaar erreichen? Ich durfte dieses Erlebnis, dieses Geheimnis nicht verlieren. Warum nicht? Ich war glücklich, als Dritte und ohne das Wissen der beiden an der Liebe teilnehmen zu können. Ja, haben Sie das erinnert? Ja, natürlich. Professor. Mir scheint, als ersetzte ihr diese Fantasie die Liebe, die sie im realen Leben entbehrte. Mag sein, Herr Professor. Es war mir nichts in ihrer Liebe verborgen. Gott sei Dank war mein Mann oft fort und dann benutzte ich jede Gelegenheit, das Buch zu öffnen und mich darin zu vertiefen. Es zog mich in die Seiten hinein. Es war, als ob ich viele und in einer anderen Wirklichkeit erwachte mit einem Signal, dass ich jetzt bei den Liebenden war. Hast du die Sternschnuppe gesehen? Sie kam von dem hellen Stern da drüben. Es ist die Venus. Sicher ist es die Venus. Hast du dir etwas gewünscht? Mhm. Dass es immer so bleibt. Ach, weißt du, Hille, seit ich dich kenne, lebe ich wie auf einem anderen Stern. Es ist alles so verzaubert und unwirklich. Ich habe früher manchmal auch auf dieser Bank gesessen mit... früher, aber... Aber da sah ich die Sterne nicht so leuchten. Und ich sah auch den Fluss nicht, wie er jetzt so weich an uns vorüberzieht, so lebendig, wie ein uraltes Wesen. Nur die Musik könnte das ausdrücken. Ich höre diese Musik. Hörst du sie nicht auch? Mhm. Wenn man dort die Trauerweide, die ihre Zweige in den Fluss hängen lässt. Als brauchten sie die Berührung mit dem Wasser. Ja, und dann wieder denke ich, der Baum spielt mit dem Fluss, weißt du, wie, naja, wie man aus dem Boot die Hand ins Wasser hängen und sie mit dem Wasser spielen lässt. Jetzt gehen die Laternen auf der Brücke aus. Sehr hübsch gesagt von dem Kerl. Scheint mir ein Poet zu sein, nicht wahr, Professor? Aber wie geht's weiter? Passiert nichts. Doch, doch, doch, es passiert gleich etwas. Sehen Sie, die Patientin schwitzt. Der Puls ist beschleunigt. Der Poet, wie Sie ihn nennen, der bleibt mir in der Schilderung von Frau Ohlmann etwas zu unlebendig. Von Hille, da hörten wir ab und zu, wie sie aussieht. Sie hat langes, blondes Haar. Wir wissen, wie sie geht. Wir hörten sogar einige blumige Vergleiche über den Gang. Er sei ganz Rhythmus, ganz Musik, wenn Sie sich erinnern werden. Ja, ja. Aber wie sieht der Liebhaber aus? Hat die Patientin ihn nie gesehen? Wer ist es? Sie können die Patientin doch fragen. Ja, nachher, nachher. Jetzt hat sich etwas erholt, sehen Sie, und wir wollen fortfahren. Und was kam dann? Ich erschrak. Ich sah die Bank, auf der Sie saßen, neben der Trauerweide am Fluss. Das Buch fiel mir aus den Händen. Ich sah Sie in Gefahr. Ich sah, wie die Gefahr sich Ihnen näherte. Wie im Traum rannte ich aus der Wohnung auf die Straße. Taxi! Ja, bitte, gnädige Frau. Fahren Sie mich schnell in den Park zur Brücke. Können Sie denn nicht schneller fahren? Ich darf nicht. Zahlen Sie die Strafe? Dort hinüber, über die Brücke zum Park. Halt, halten Sie! Niemand hier. Aber Sie müssen hier gewesen sein. Ich kam zu spät. Zu Hause war alles wie vorher. Gott sei Dank war mein Mann noch nicht da. Ich legte mich ins Bett und nahm das Buch. Sah hinein. Und da kam es wieder. Sie waren zu Hause, in Hilles Wohnung. Es musste irgendwo im Westen der Stadt sein. Aber wo? Hille lag auf der Couch, hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Ihr Haar lag weich auf den Kissen. Sie sehen sie ganz deutlich? Ja, sie liegt vor mir. Was für ein Kleid trägt sie denn? Was hat sie an? Was sie anhat? Nichts? Er sagte... Gott sei Dank, Hille. Hier sind wir ungestört. Du sag mir, dass es nicht wahr ist, dass ich unter Verfolgungswahn leide. Willst du zurück zu deiner Frau? Bist du eifersüchtig, Hille? Vielleicht. Nein. Ich will nicht zurück. Ich kann ja gar nicht zurück. Du. Hille, komm her zu mir. Komm, sag mir das. Ich habe dich lieb. So, jetzt bin ich wieder ganz ruhig. Weißt du, Hille, ich bin nie so glücklich gewesen wie hier. Man hört keinen Laut von draußen. Es klingt alles so gedämpft. Und ich höre nur dich und mich. Aber da draußen, wenn ich an die Welt da draußen denke, dann... Ja, das rast und rattert und erschreckt und dahinter wie eine Wolke, wie ein dunkler Nebel, der hinter dir herschwebt und dich fangen will, immer die Furcht. Die Furcht, dass sie uns entdeckt. Hille, wir werden gesucht. Sei ruhig, Liebste. Ja. Du bist so gefasst und ruhig. Und hier kann mir gar nichts passieren. Aber schon hier draußen vor dem Haus in der Parkallee. Psst, sie darf unsere Adresse nicht erfahren. Ah, ja. Ich vergaß. Ich Jetzt wusste ich endlich, wo sie wohnte. Und wie sehr ich auch mit ihm die Angst fühlen konnte, so war ich doch glücklich, dass ich ihre Adresse wenigstens beinahe wusste und ihnen helfen konnte. Ich nahm mir vor, mich am nächsten Tag in der Parkallee in ein Café zu setzen, zu warten, bis sie kamen und dann das Haus zu bewachen. Ich kann Ihnen das Glück kaum beschreiben, das ich fühlte. Ja, ich fühlte mich buchstäblich leichter und sang den ganzen folgenden Vormittag. Selbst meinem Mann fiel das auf, aber ich sagte ihm natürlich nichts, denn er hätte mich nicht verstanden. Ja, darf ich Sie einmal unterbrechen? Wie wollten Sie denn die beiden beschützen? Ich trug den Revolver bei mir, den ich heimlich aus dem Nachttisch meines Mannes genommen hatte. Und wenn ich wieder nach Hause kam, dann legte ich ihn immer gleich wieder zurück. Ja, und noch eins. Sind Sie sicher, dass Sie das Mädchen kannten? Ach ja, natürlich. Hille war das Mädchen in dem gelben Sommerkleid. Das Mädchen aus der Buchhandlung, sie sprach genauso. Ja, und Ihr Geliebter? Sie haben ihn uns noch nie beschrieben. Vielleicht existierte er gar nicht. Ach, natürlich existierte er. Ich erlebte ihn doch täglich. Seine Stimme war mir sehr sympathisch. Und ich hatte ein solches Mitgefühl mit ihm, mit den beiden. Ja, darüber wissen wir nun Bescheid. Sie ging also am nächsten Tag in das Café in der Parkallee. Und wartete. Mit dem Revolver in der Tasche. Ja, mit dem Revolver in der Handtasche. Oh Gott, jetzt wird es mir aber zu viel. Jetzt kann ich nicht mehr. So, nun geht es wieder. Es wird schon dunkel. Ich habe den ganzen Nachmittag hier gesessen. Der Ober macht ein paar Lampen an. Ich sitze am offenen Fenster hinter der Gardine und sehe auf die Straße. Aber sie ist ganz leer. Da kommt ein Herr dicht an meinem Fenster vorbei, sehr schnell. Und vielleicht 10-20 Meter hinter ihm sehe ich eine dunkle Frauengestalt. Hinter ihm her. Ja, wie soll ich es sagen? Sie eilt, sie schwebt, sie fliegt, ohne dass er es merkt. Es war wie eine Erscheinung. Aber ich hatte sie doch ganz deutlich gesehen. Ich saß wie versteinert an meinem Tisch. Ich konnte mich nicht rühren. Da hörte ich den Pfiff. Ich rannte aus dem Café. Ich sah ihn vor einem Haus stehen und hinaufblicken. Da öffnete sich aber die Haustür schon und er ging hinein. Im gleichen Augenblick, ich möchte sagen, schwebte hinter dem Baum die dunkle Frauengestalt hervor und folgte ihm ins Haus. Ich war dicht hinter ihr, aber ich konnte sie nicht einholen. Sie klingelte. Ich stand dicht hinter ihr, als Hille die Tür öffnete. Ja, was wünschen Sie? Die schwarze Person ging vor mir hinein und drängte Hille zurück durch den Flur ins Zimmer. Hille ging rückwärts und da nahm die dunkle Frau den Revolver aus der Tasche und? Und als sie geschossen hatte, drehte sie sich um, sah mich lange an, ohne ein Wort zu sagen. Oh Gott. Sagen Sie, sprechen Sie weiter. Sie drehte sich um und sah mich an und sie war... Wer war die Frau, die Sie ansah? Die Frau war... Ich. Wer war sie? Ich. Ich sah erst sie, mich an und... Und dann Hille, die langsam und als habe sie gar nichts gespürt, lächelnd rückwärts ging. Ihr Geliebter saß zusammengesunken im Sessel. Sie beugte sich zu ihm herab und nahm seinen Kopf in ihre Hände. Dann küsste sie ihn auf die Stirn und sagte... Und nun ade, Liebste. Leb wohl. Deine Muse verlässt dich. Kommst du niemals wieder, Hille? Doch. Aber du wirst mich nicht mehr sehen. Ich bleibe dann immer bei dir, wenn du mich nicht entzauberst. Entzauberst? Wenn du nicht nach mir fragst. Denn dann bin ich nur eine Seifenblase, die zerplatzt. Dann bin ich nichts. Adieu, Liebster. Adieu. Das Fenster öffnete sich und sie schwebte immer uns zugewandt und lächelnd hinaus und winkte noch einmal. Und neben mir, neben uns, stand ihr Geliebter und sah ihr nach. Er hatte Tränen in den Augen und konnte nicht sprechen. Er tat mir so furchtbar leid. Ich hatte das Unglück nicht verhindern können und hatte das Glück des Liebespaares zerstört. Ich stand erstarrt da und musste ansehen, wie die andere Frau, die andere, die ja auch ich war, wie sie den Revolver in der Hand hielt, der ganz grotesk zitterte in ihrer, in meiner Hand, so als ob er nickte und der auf den Geliebten Hilles gerichtet war. Aber er sah ihn gar nicht. Er blickte zum Fenster hinaus. Zum Fenster hinaus, wo Hille von einem hellen Schein umgeben langsam über die Bäume schwebte, uns immer noch lächelnd zugewandt. Sie wurde in der Entfernung kleiner, schwebte an der Spitze des Kirchturms vorbei in den Abendhimmel und war dann nur noch so groß wie ein Stern. Dann erst wandte er sich um und sah mich an. Und da wurde ich plötzlich auch die andere. Das heißt, ich meine, sie und ich, wir waren ein und dieselbe. Es war ich, die geschossen hatte. Ich. Ihr Geliebter kam zu mir. Ich gab ihm den Revolver. Er nahm meine Hand und zog mich zu sich. War der Geliebte Hilles jemand, den Sie kannten? Nein. Denken Sie nach. Sie hatten das Gesicht schon einmal gesehen. Sie kannten die warme musikalische Stimme. Wer war es? Ich weiß es nicht. Wer war es? Mein Mann. So. Sie werden jetzt schlafen. Tief schlafen. Alles vergessen, was Sie uns eben erzählt haben. Und in einer Viertelstunde wachen Sie frisch wieder auf und können sich an nichts, auch nicht mehr an das Buch und den Pfiff erinnern. Ja, ja, ich werde schlafen. Und alles vergessen. Alles vergessen. Sie schläft. Reinhard, bleiben Sie bei der Patientin. Ich muss erst mal mit Ihrem Mann sprechen. Und dann behauptete ihre Gattin, Hille, er sei von einer Aura umgeben am Kirchturm vorbei in den abendlichen Himmel geschwebt. Mhm. Bis sie als Stern ihren Augen entschwunden sei. Ja, ja, es war der Abendstern, Herr Professor. Da. Wie bitte? Ich meine, es stimmt alles, was meine Frau Ihnen erzählt hat. Sie erlauben sich einen Scherz. Herr Professor, ich schwöre Ihnen, ja, dass... Erwarten Sie einen Augenblick. Ich muss erst mit meinem Assistenten sprechen. Ich rufe Sie dann nachher. Na, Reinhard? Ja, Herr Professor, ich glaube, der Fall eignet sich für meine Habilitationsschrift. Oder vielleicht für das Journal für Psychologie und Neurologie. Mhm. Es scheint mir alles langsam klar zu werden. So, so, so. Ja, Anamnese und schon oberflächliche Beobachtungen des Habitus der Patientin weisen auf Basedow. Vielleicht als Grundlage des Leidens, verbunden mit hysterischen Symptomen, wie das ja nicht selten ist. Ich dachte nun an eine thyreogene Psychose. Sie selbst sprachen doch einmal von der konfusen, manchmal symbolisierten Wahnidee und Halluzination, besonders des Gehörs, die bei diesen Patientinnen auftreten. Na, nun langsam, mein lieber Reinhard. Ohlmann, also Ihr Mann, Sagt, was sie uns erzählt hat, stimmt alles. Ja, ja, wir schießen aus dem Fenster, schweben am Kirchturm, vorbei, alles stimmt. Er sagt, alles stimmt? Ja. Ich sage, das ist natürlich alles Schwindel. Mein lieber Reinhard, in meiner 40-jährigen Praxis hat mich noch nie jemand angeschwindelt, ohne dass ich es gemerkt habe. Heute, allerdings, heute, also Reinhard, Moment mal. Herr Ohlmann. Ja, Herr Professor. Ach, Herr Ohlmann, seien Sie doch, bitte kommen Sie doch mal mit. Mein Assistent möchte ein paar Fragen stellen. Ja, bitte, selbstverständlich. Aber ich habe Ihnen doch eben gesagt, Herr Professor, es stimmt alles. Sagen Sie, wie geht es meiner Frau? Sie schläft. Sie müsste aber gleich aufwachen. Aha. Dann hat sie alles vergessen, was mit dem Buch und dem Pfiff zusammenhängt. Moment. Haben Sie eben gepfiffen? Gepfiffen? Ja. Wer, ich? Ja. Entschuldigen Sie, wir sprechen doch die ganze Zeit miteinander. Wie kann ich denn da pfeifen? Ja, dann war es die Patientin. Moment, sie erwacht. Sie erwacht. Haben Sie eben gepfiffen, Frau Ohlmann? Wie bitte? Ich so... Ich gepfiffen? Ja, ja. Warum soll ich denn pfeifen? Oh Gott. Na bitte lachen Sie nicht, ja? Sie hätten am allerwenigsten Grund, jetzt zu lachen. Ich glaube sogar, Sie finden den Pfiff komisch. Oh Gott, welchen Pfiff meinen Sie denn? Ach, sehen Sie, was ist das für ein komisches Buch da? Herr Professor, das ist ja unmöglich. Herr Professor, schauen Sie doch mal. Ja, ja. Donnerwetter, Herr Ohlmann, bitte halten Sie doch das Buch fest. Und stehen Sie doch nicht so da. Es schwebt, es fliegt, es... Und das Fenster öffnet sich von ganz allein. Ja, wir brauchen das Buch doch dringend. Wir müssen es doch vorzeigen können. Die Wissenschaft würde uns doch sonst nie glauben. Ja, zu spät, Rainer, zu spät. Sehen Sie, wie es schwebt? Es ist schon zum Fenster hinaus. Tja, wenn Sie etwas schneller gewesen wären, Rainer. Da, jetzt ist es über den Bäumen. Ja. Es leuchtet. Sehen Sie, wie es leuchtet? Hm. Wie Hille. Wie wer? Wie Hille. Ach so, ich meine, wie ein Luftballon. Man sieht es kaum. Ja, ich kann es aber noch ganz deutlich erkennen. Zwei Daumenbreiten rechts vom Kirchturm. Sehen Sie, es wird immer kleiner. Das sieht aus wie ein Stern. Nicht wahr, Herr Professor? Mhm. Nicht wahr, wie ein Stern. Ja, aber bitte, meine Herren, fällt Ihnen gar nicht auf, dass hier etwas nicht stimmt? So etwas gibt es doch gar nicht. Oder machen Sie jeden Tag solche Scherze in Ihrer Sprechstunde? Einen Augenblick, gehen Sie vor. Sehen Sie da? Kein Zweifel. Es ist der Abendstern. Na, ich glaube, ich bin die einzige Normale hier. Wissen Sie nicht, dass das, was wir eben gesehen haben, ganz, ganz unmöglich ist? So etwas gibt es doch nur in einem Märchen. Sie haben recht, gnädige Frau, aber sagen Sie es keinem weiter. Da, mein lieber Reinhard, da fliegt Ihnen jede Theorie für Ihre Habilitationsschrift zum Fenster hinaus. Auf jeden Fall hätte es einen Aufsatz im Journal für Psychologie und Neurologie gegeben, wenn das nicht am Schluss passiert wäre. Tja, schade, lieber Reinhard. Schade. Aus dem Hörspielarchiv wiederholten wir Das Buch und der Pfiff von Erwin Wickert. In dem 1960 entstandenen Stück wirkten mit Dr. Wurzbacher, Karl-Heinz Schroth, Ohlmann und Liebhaber, Heinz Drache, Frau Ohlmann, Edda Seipel, Hille, Renate Danz, Verkäufer, Kraft-Georg Schulze, Dr. Reinhard, Kurt A. Jung, Sprecher, Armas Sten Fühler, Schwester, Silvia Frank und Chauffeur, Willi Witte. Toningenieur war Rudolf Meister, den Schnitt besorgten Gerda Niemann und Waltraud Reichert, die Regieassistenz hatte Willi Lamster, die Regie Gustav Burmeister und die Musik schrieb Siegfried Franz.